Nimm meine Faust und wünsch dir was. Ja, unsere Fenster sind Schuss, sicheres Glas. Und der galaktische General mit den Tressen aus Milch, Zähnen, Fingern aus Stahl zieht sich Pantoffeln an, spielt mit dir. Wie lang eine Nacht langt, das weiß man nie. Natürlich das Mädchen ohne Bein und Hand unter den Trümmern im Morgenland. Im Arm noch die Puppe, die Schleife im Arm, hat nichts mehr gespürt, als es soweit war. Ja, ich guck noch mal unter dein Bett, Krümelmonster sich da nicht versteckt. Das Fieber steigt, das Fieber sinkt, schlafen musst du, mein Kind. Träumen musst du allein, mein Kind. Nein, das Rauschen ist nicht im Fernsehgerät. Das ist ein Flieger, der fliegt noch so spät. Aber nein, der stürzt ganz gewiss nicht ab. Nämlich, das ist der strategische Stab. Der macht einen Ausflug nach England. Nein, Stuttgart ist noch nicht abgebrannt. Ja, Mr. Spock von der Enterprise, der ist dabei, weil er alles weiß. Der beamt uns vielleicht auf den grünen Planet, wo deine Mutter am Infostand steht. Die Unterschriftsliste sicher schon voll, dann treibt es ja Regen nicht mehr so toll. Das Fieber steigt, das Fieber sinkt, schlafen musst du, mein Kind. Träumen musst du allein, mein Kind. Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht. Nein, das Lied sing ich nicht, weil das Lied nicht mehr geht. Wir hören uns dafür, was der schwarze Mann in der Silberhose so lustig singt an. Wär's morgen ganz sicher, der Morgen beginnt. Und Bobby Ewing doch noch gewinnt. Ja, Max und Moritz, die beiden sind tot. Die sind zermahlen zu braunem Schrot. Donald Duck, er hat das gefressen. Ja, auch den bösen Wolf, den kannst du vergessen. Mickey Mouse hat uns davon befreit. Die Mainzelmännchen, die wissen Bescheid. Das Fieber steigt, das Fieber sinkt, schlafen musst du, mein Kind. Träumen musst du allein, mein Kind. Ja, träumen musst du allein, mein Kind, weil träumen hilft nur allein, mein Kind. Und komm auf die Brücke aus Knüppeln und Bast und halte dich fest an dem stürzenden Ast. Na, siehst du, das ging doch bis jetzt schon ganz gut. Dein Dröhnen im Kopf ist dein Leben im Blut. Aber auch keine Angst vor der engen Schlucht. Da kommen wir durch auf unserer Flucht. Die blauen Soldaten, die reiten nicht mehr. Wir haben keine Kugel mehr für Gewehr. Ja, heute, das war der letzte Schuss. Und die roten Jäger sind schon über den Fluss. Das Fieber sinkt, schlafen musst du, mein Kind. Träumen musst du allein, mein Kind.